Sie hören den Artikel Echtzeit, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom 28. April 2013. Echtzeit. Echtzeit oder Realzeit, im Englischen Realtime, ist in der Datenverarbeitung die tatsächliche Zeit im Unterschied zu einer simulierten oder rekonstruierten Zeit. Als Echtzeitsysteme werden Systeme bezeichnet, die an sie gestellte quantitative Echtzeitanforderungen erfüllen. Beispiele: die Steuerung der Aufzeichnung eines Crashtests mit Sensoren und Hochgeschwindigkeitskameras geschieht notwendigerweise in Echtzeit, während bei den Simulationen des Crashs vorher zwecks Konstruktion, nachher zwecks Interpretation die Zeitvariable der physikalischen Modelle viel langsamer abläuft. Andere Modelle lassen sich sehr viel schneller durchrechnen als in Echtzeit, etwa die Sternentstehung in einer Gas- und Staubwolke. Manche Anwendungen erfordern, dass die simulierte Zeit deutlich schneller als die Echtzeit abläuft, beispielsweise Wettermodell oder parallel zu ihr, beispielsweise Echtzeitstrategiespiel. Dazu wird der Detaillierungsgrad der Modellierung bzw. der Visualisierung an die Leistungsfähigkeit der Hardware angepasst. Sie hörten den Artikel Echtzeit, gesprochen am 30. Mai 2013 von Mark Kohaupt mit dem Benutzernamen DebugLevel. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/echtzeit. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 und Ported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.